We all are naked and now we suit. Yeah. Beyond the ego lies the truth. Remember that. Again now, tell the doubt it can rise again now, and your sorrow can rise again now. Them all are naked under them suit. Let the ego come rise again now, let the mind it a try again now. Tell you more and more lies again now, but even lies them appearing a truth. Yeah. Du hast kein Leben, das Leben hat dich. Du vergisst in Umständen des Lebens das Leben an sich. Und egal was du versuchst, bleibt es dein Streben nach Licht. Nichts von dem, was außen offenbar bleibt ewig für dich. Sei was du bist und liebe, was der Moment dir schenkt. Denn ganz egal, was man drüber denkt, es holt dich ins Hier und Jetzt, wenn du es ansiehst und schätzt und dich nicht widersetzt. Nee, yeah. Und weil der Kopf so gern verneint, erscheint so mancher Freund als Feind. Let the fear it come rise again now. Tell the doubt it can rise again now. And your sorrow can rise again now. Them all are naked under them suit. Let the ego come rise again now. Let the mind it a try again now. Tell you more and more lies.